entzündet uns beiden, wir strahlen der Freude, und ziehe die Ehre mit dem Artgeschmeide. Fürst Christian weine, auf lieblichsten Rosen befreie vom Leide. Auf lieblichsten Rosen befreie vom Leide. Fürst Christian weine, Fürst Christian weine, auf lieblichsten Rosen befreie vom Leide. Auf lieblichsten Rosen befreie vom Leide. Fürst Christian weine, auf lieblichsten Rosen befreie vom Leide. Entzündet uns beiden, wir strahlen der Freude, wir strahlen der Freude, wir strahlen der Freude, wir strahlen der Freude, entzündet uns beiden.